Kapitel 3 Gottes Worte muss man in Demut hören. 1. Öffne dich dem Wort Gottes in Demut, Stille und Verlangen. Der Herr, mein Sohn, höre auf meine Worte. Sie sind reich an köstlicher Kraft und übertreffen das gesamte Wissen der Weisen und Gelehrten dieser Welt. Meine Worte sind Geist und Leben. Johannes 6,63. Man soll sie nicht an menschlichen Begriffen messen, auch dürfen sie nicht der eiten Ergötzung dienen. Still höre man sie an. Und in aller Demut und mit großer Inbrunst nehme man sie entgegen. Der Knecht. Da sprach ich: Selig, den du unterweisest, Herr, und den du über dein Gesetz belehrst, um ihm Trost zu bieten für böse Tage. Psalm 94,12. Und dass er auf Erden nicht so verlassen sei. 2. Folge nicht den vielen, die lieber auf die Welt als auf Gott hören. Der Herr. Ich, spricht der Herr, habe die Propheten von Anbeginn belehrt und spreche unablässig zu allen bis heute. Doch viele sind taub für mein Wort und harten Herzens. Ein großer Teil hört lieber die Welt als Gott und folgt lieber den persönlichen Wünschen als dem Willen Gottes. Die Welt verspricht nur geringfügige Dinge, die wieder vergehen, aber man dient ihr mit großer Gier. Ich verspreche Höchstes und Ewiges, und das Herz der Sterblichen bleibt kalt. Wer dient und gehorcht mir in allem mit so viel Sorgfalt, wie man der Welt und ihrem Herrn dient? Erröte, Sidon, spricht das Meer. Und fragst du, warum? So höre, für eine kleine Pfründe macht man weite Wege, für das ewige Leben heben viele kaum den Fuß von der Erde. Man jagt nach kleinen Gewinnen, um einen einzigen Groschen zankt man sich in unwürdiger Weise. Für eine unbedeutende Sache und eine versprochene Kleinigkeit schreckt man vor keiner Anstrengung zurück, nicht bei Tage und nicht bei Nacht. Aber o Schande für das unverwandelbare Gut, für den unschätzbaren Preis, für die höchste Ehre und endlose Herrlichkeit, sich auch nur ein wenig anzustrengen, ist man zu bequem. Erröte, du fauler, mürrischer Knecht, jene sieht man bereiter zum Verderben als dich zum Leben. Sie haben mehr Freude an eitlen Dingen als du an der Wahrheit. Sie sehen sich öfters in ihren Hoffnungen betrogen, während meine Verheißung niemanden täuscht und keinen, der mir vertraut, leer ausgehen lässt. Was ich versprochen, werde ich geben. Was ich gesagt, werde ich erfüllen, so einer nur treu bis zum Ende in meiner Liebe verharrt. Ich belohne alle Guten und prüfe in Strenge alle Frommen. 3. Gottes Worte sind dir nötig, wenn du versucht wirst, auch wenn er dich tröstet. Schreibe meine Worte in dein Herz und überdenke sie immer wieder. In Zeiten der Versuchung hast du sie sehr nötig. Was du beim Lesen nicht verstehst, wirst du am Tage der Heimsuchung begreifen. Ich pflege meine Auserwählten, zwiefach heimzusuchen. In der Versuchung und im Trost. Und zwei Lektionen erteile ich ihnen Tag für Tag. Ich rüge ihre Fehler und ermuntere sie zum Fortschreiten in der Tugend. Wer meine Worte hat und sie missachtet, wird seinen Richter haben am jüngsten Tage. Vergleiche Johannes 12,48. 4. Bete in Demut um Kraft und Trost. Der Knecht. Herr, mein Gott, all mein Gut bist du. Und wer bin ich, dass ich wage, mit dir zu reden? Ich bin dein ganz armer Knecht, ein verwerflicher Wurm, viel ärmer und verächtlicher, als ich es weiß, und zu sagen wage. Dennoch, Herr, gedenke, dass ich nichts bin, nichts habe und nichts vermag. Du allein bist gut, gerecht und heilig. Du kannst alles, du gibst alles, du erfüllst alles. Nur den Sünder lässt du leer ausgehen. Gedenke deiner Erbarmungen und erfülle mein Herz mit deiner Gnade, da du nicht willst, dass deine Werke unbenutzt bleiben. Wie kann ich es aushalten in diesem elenden Leben, wenn deine erbarmende Liebe und Gnade mich nicht stärken? Wende dein Antlitz nicht von mir, warte nicht länger mit deinem Kommen, entziehe mir nicht deinen Trost, damit meine Seele nicht werde wie ein Land ohne Wasser vor dir. Herr, lehre mich deinen Willen tun, lehre mich, würdig und demütig vor dir zu wandeln, denn du bist meine Weisheit, du kennst mich in Wahrheit und kanntest mich, bevor die Welt wurde und bevor ich geboren ward, auf Erden. Hiob 42.2 Vergleiche 1. Timotheus 6.17 Psalm 25.6 Weisheit 14.5 Psalm 143.6 Psalm 143.10